Oden, zweites Buch, 12-16. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, zweites Buch, 12-16. 12. An Mäzenas. Heiß nicht dauernden Krieg, wilder Numantier, oder Hannibals Grimm, noch das Sikanenmeer, rot von pönischem Blut, tönen herabgestimmt zum weichherzigen Lautenton. Noch Lapithen im Zorn und den Hyläus voll lautren Weins, und, bezähmt unter Herakles Arm, Tellus Riesengeschlecht, dessen Erschütterung kaum aushielt der saturnische, ätherhelle Palast. Du, in gehaltnerem Gang der Reden, erzählst Cäsars Bezwingungen mehr. Mäzenas, Nachfug und wie die Kät einher grauser Könige stolz geführt. Ich, die Muse gebots, melde Lycimnias honigsüßen Gesang, melde der Herrscherin klar anstrahlendes Aug und das getreue Herz wohl erwidernder Liebe voll, die nicht ohne Geziem hebet den Fuß zum Tanz, noch Wetteifer dem Scherz, oder die Arme beut im jungfräulichen Rhein edler Gespielinnen am gefeierten Dianafest. Nähmst du alle Besitztümer Achämenes und Mygdoniergut, phrygischer Segensaun, zum Ersatz für das Haar deiner Lycimnia, selbst der Araber reiche Pracht? Wann zum feurigen Kuss jene daher den Hals neiget oder zum Schein grausam einmal versagt? Was, mehr schmachtend wie du, lieber geraubt sie wünscht, manchmal selber zu rauben eilt? 13. Auf einen Baum, der den Dichter beinahe erschlagen hatte. Der hat am Unglückstage dich hingepflanzt, wer auch gepflanzt hat, und mit verruchter Hand dich aufgenährt, o Baum, den Enkeln noch zum Verderb und zur Schmach des Dorfes. Der hat dem Vater Glauben verdient, er selbst geknirscht den Nacken und in dem Schlafgemach umhergesprengt bei Nacht des Gastfreunds Blut. Ja, mit kolchischem Gift und Zauber hat der, und was je grässliches dacht ein Geist, gefrevelt. Wer dich meinem Gefild erhob, dich argen Stamm, dich, der herabfiel aufs unverschuldete Haupt des Herrn. Nie ward, was stündlich meide der Mensch, genau ihm ausgerätselt. Bosporus Flut durchsteuert angstvoll der Pöner. Nicht ist furchtbar anderswoher ihm das blinde Schicksal. Es zagt des Pachters Pfeilen und schneller Flucht der Krieger. Fesseln der und italischer obmacht. Doch unversehene Tode rafften und raffen dahin die Völker. Wie nahe sahen wir, düstre Proserpina, dein Reich und dich urteilenden Aeacus. Fern abgehegt den Sitz der Frommen und zur äolischen Seite jammernd um Landesjungfraun Sappho die Sängerin und dich, Alcäus, voller mit goldenem Anschlage rauschend Graun der Meerfahrt, Graun der Verbannung und Graun des Krieges. Der beiden Wohllaut heiliger Stille wert entzückt die Schatten, aber berauschter horcht auf Schlachten und verstoßene Herrscher dürstender Schwarm mit gedrängten Schultern. Was Wunder! Jenem Wonnegesang erstaunt senkt auch der hunderthäuptige Beller schwarz die Ohren. Auch den Eumeniden laben sich schlängelnd im Haar die Nattern. Ja, selbst Prometheus, Pelops Erzeuger selbst, verträumt die Qualen über den Zauberton. Nicht denkt Orion mehr die Löwen oder den bebenden Lux zu jagen. 14. An Postumus. Ach, wie im Fluge, Postumus, Postumus, entfliehn die Jahre. Frömmigkeit bringet nicht den Runzeln, nicht des Alters Andrang, Zögerung, nicht der Gewalt des Todes. Nein, ob du, Freund, 300 jeden Tag dem tränenlosen Pluto, der Pfarren weist zur Sühnung, der den dreimal großen Geryon, Tityos auch, im finstern Gewässer einschränkt. Siehe, wo alle wir, so viel der Erde Nahrungen wir empfahn, hinüberschweben. Sein wir Herrscher, sein wir der ärmlichen Flur Besteller. Umsonst wird Mavors blutiger Kampf gescheut und dumpfer Brandung Strudel des Hadria. Umsonst im schwülen Herbst entfliehn wir bange der Pest, die der Auster anhaucht. Doch sehn wir pechschwarz irren des säumigen Kokytus Strömung und Danaidenbrut voll Schmach zu peinlich langer Arbeit Sisyphos, Aeolos Sohn, verurteilt. Einst musst du Erd und Haus und geliebtes Weib verlassen. Dann wird unter den Bäumen, die du pflanztest, außer Grabzypressen, keiner dem kurzen Besitzer folgen. Ein Erbe schwelgt dann, Werter des Zäkubers, den 100 Riegel kerkerten und benetzt den Marmorgrund mit stolzem Nektar, welcher ein priesterlich Mahl beschämet. 15. Auf die Landsitze der Reichen. Bald lässt dem Flug unmäßiger Königsbau kaum wenig Morgen, räumiger ausgedehnt als selbst Lucrinus See, sind ringsum Teiche zu schaun, und dem öden ahorn entweicht der ulmbaum. Auch der violen flor und myrtenhain und jeglicher nasenreiz verbreitet wohlgeruch. Wo vormals lohnte mit frucht die olivenpflanzung. Auch dichtbelaubtes lorbeergebüsch verwehrt den scharfen glutstrahl. Nicht war des Romulus, nicht so des rauhgelockten Cato Göttergebot und der Ahnen Richtschnur. Klein war bei jenen einzelnes Bürgergut, doch groß Gemeingut. Keine dem Einzelnen mit Ruten ausgemessene Halle steckte Gesäul an des Nordes Kühlung. Auch nicht ein Rasenfeld der Natur verschmähn ließ alte Satzung. Ordnend der Städte Bau durch Volkes Aufwand und der Götter Tempel mit neuem Gestein zu schmücken. 16. An Großfuß. Ruhe fleht von himmlischen, wen der Sturmwind fasst im Raum ägäischer Flut, wann Luna Nachtgewölk einhüllt und dem Segler nirgends blinket ein Leitstern. Ruhe fleht voll kriegrischer Wut der Thraker, Ruhe selbst vom Köcher umrauschte Meder. Großfuß, die nicht käuflich dem Gold und Purpur noch dem Gestein ist. Nicht des Reichtums Glanz noch des hohen Konsuls Liktor hat heillosen Tumult des Geistes je gescheut. Noch Sorgen, die hoch des Prunksaals decken, umflattern. Glücklich lebt mit wenigem, wem auf kleinem Tische glänzt, vom Vater geerbt das Salzfass. Wem nicht Angst noch schnöde Begier den leichten Schlummer verjaget. Was mit Macht so vieles im kurzen Leben abgezielt. Was suchen wir Land, das anderer Sonnenglut anstrahlt? Wer der Heimat Abschied, floh er sich selbst auch? Ehrne Schiff auch steiget hinan die kranke Leidenschaft. Nicht Reitergeschwader lässt sie, schnell wie Hirsch und schnell wie der Ost, der dunkle Wetter daherjagt. Fröhlich, weil um nahes die Seel und achte nicht, was jenseits liegt. Auch das herbe Lächle steter Frohsinn mild. In der Welt ist keine Seligkeit fehllos. Rühmlich starb frühzeitigen Tod Achilles. Abgezehrt durch Alter verschwand Titonus. Mir sogar kann manches, was dir sie weigert, geben die Hora. Dich umtönt schönwolliger Herden hundert und Gebrüll sikulischer Kühe. Es wiehert dir der Rennbahn Stute, dich hüllt ein Vlies, das afrischen Purpur zweimal trank. Mir spendete kleine Felder, mir vom Geist hellenischer Mus ein wenig, fester Schicksalsspruch und das arggesinnte Volk zu verachten. Ende von Oden, zweites Buch, 12. bis 16.